Mann. Eine westliche Familie, die dort ihr Glück nicht fand. Sie standen unter Stress und wurden immer krank. So flohen sie der Hektik, dem Lärm und dem Gestank. So entflohen sie der Hektik, dem Lärm und dem Gestank. Vor der Reise nach Dark County verkauften sie ihr Haus. Sie wollten freie Cowboys sein, drum nahmen sie Reißaus. Sie kauften eine Farm mit Kühen, Rindern, Vieh. Leider machte sie das arm, darauf folgte Cowboyphobie. Sie wurden arm und darauf folgte Cowboyphobie. Sie sattelten ihr Pferd und schlossen sich dem Stamm an. Das ist sicher nicht verkehrt. Doch trugen sie noch Cowboy-Tracht, das war dort nicht gern gesehen. So wurden sie davon gejagt zu den gefrorenen Seen. So wurden sie davon gejagt zu den gefrorenen Seen. Später hielt ihr Iglu nicht mehr stand. Zu viele fuhren Auto, sodass das Eis verschwand. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann suchen sie noch heute.